Kundgabe 4309. Empfangen durch Bertha Dudde am 21. und 22.05.1948. Aufgabe der Wahrheitsträger. Aufklärung. Wer sich nun zur Arbeit für mich und mein Reich verpflichtet hat, durch das im freien Willen gegebene Gelöbnis, mir zu dienen, der muss aufklärend wirken unter seinen Mitmenschen. Denn sie leben in völliger Unkenntnis. Sie gehen unwissend durch das Erdenleben. Und sie werten daher das Leben nicht richtig aus. Es ist ihnen aber gegeben worden zwecks Ausreifens ihrer Seelen, was nur dann geschehen kann, wenn sie wahrheitsgemäß, in Kenntnis gesetzt, an der Umgestaltung ihres Wesens arbeiten, wenn sie sich wandeln zur Liebe. Diese Wandlung bringt aber nur die Wahrheit zustande, das Wissen um mein Urwesen und das Verhältnis von mir zu meinen Geschöpfen. Und also ist das Zuleiten der reinen Wahrheit eine dringende Notwendigkeit und Aufgabe derer, die mir dienen wollen. Wo Menschen sind, die innig die Wahrheit begehren, dort leite ich auch mein Wort hin, und immer werden meine Diener Gelegenheit haben, ihr Wissen weiterzugeben. Und jede Gelegenheit ist mein Werk, mein Wille. Ich weiß um die Fragen, die von den Menschen gestellt werden. Ich weiß um die Aufnahmefähigkeit des Einzelnen. Ich weiß um sein Verlangen nach Wahrheit. Und ich weiß um seine Glaubensstärke und seine Liebe. Und entsprechend bedenke ich einen jeden Einzelnen mit der Wahrheit, stelle es ihm jedoch frei, sie anzunehmen oder abzulehnen. Völlig zwanglos muss die Geistesgabe dargeboten werden, ansonsten der Ablehnungswille zu stark ist. So ich selbst aber im Wort den Menschen nahe trete, die guten Willens sind, werden sie mich erkennen. Sie werden von der Kraft meines Wortes berührt, es nicht an ihren Ohren verrauschen lassen, sondern wirken lassen in sich, Stellung dazu nehmen, und die Wahrheit wird sie befriedigen und beglücken. Menschen, die guten Willens sind, leben auch in der Liebe, und im gleichen Maß spricht mein Wort zu ihren Herzen, wie ihre Herzen durch Liebeswirken zu mir sprechen. Die Wahrheitsträger sollen daher Umgang suchen mit liebewilligen Menschen, um sie durch Zuleiten der reinen Wahrheit liebefähiger zu machen und sie zu stärken in schweren Tagen, die einem jeden von euch noch beschieden sind. Wahrheitsträger sollen aber auch den Menschen die Wahrheit nahezubringen suchen, die lau und gleichgültig durchs Leben gehen, ohne Liebeswerke zu üben, ohne ihren Mitmenschen in dienender Nächstenliebe helfen zu wollen, ohne Verlangen nach Wahrheit und Streben nach geistigem Gut. Diese sind irregeleitet und sollen auf den rechten Weg geführt werden. Sie wandeln in der Finsternis und sollen von Lichtstrahlen berührt werden, auf dass sie die Wohltat des Lichtes empfinden und sich seinen Strahlen aussetzen. Die Erkenntnis der Wahrheit ist dringend nötig für die Menschheit, und mein Geist wird stets dort wirksam werden, wo die Not groß ist und nur die geringste Rettungsmöglichkeit besteht, wo irrende Seelen nicht gänzlich meinem Gegner verfallen sind und die kurze Zeit bis zum Ende noch eine Wandlung des Denkens zustande bringen kann. Derer nehme ich mich an und sende ihnen meine Boten zu, die in meinem Namen reden sollen und Zeugen von meiner Liebe, Weisheit und Allmacht, auf dass die Menschen glauben lernen und sich dem zuwenden, von dem sie einst ihren Ausgang nahmen und dem sie sich wieder im freien Willen zuwenden sollen, auf dass sie selig werden. Amen.